Auf vielen empirischen Untersuchungen begründet, gibt die Flow-Theorie, die der ungarische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi in den 70er Jahren aufstellte, auf die Frage nach dem Glück genau dieselbe Antwort, die Goethe seinen Faust finden lässt. Der Mensch kann Glück auf Dauer nur durch eigene Aktivität, also durch Gestalten und Produktivität empfinden, nicht durch passives, hedonistisches Verhalten. Genau hier beginnt allerdings der narrative Schlamassel. Unsere Erzählungen haben nämlich meist nicht nur den Inciting-Incident als Auslöser, lassen also ihre Heldinnen erst dann aktiv werden, wenn etwas Einschneidendes, mitunter Bedrohliches passiert. Sie verfolgen zudem eine ökonomische Logik der Akkumulation, wenn Heldinnen wie gute Kaufleute oder Dr. Faustus immer mehr von etwas oder jemandem haben wollen. Und sie tun noch etwas viel Fataleres. Sie enden. Ob happy oder unhappy, komisch oder tragisch, versöhnlich oder bittersüß, jede Geschichte hat ein Ende und vermittelt uns damit, es gebe einen eindeutigen Schlussakkord, eine Ziellinie oder wenigstens eine letzte Klappe, nachdem man die eigene Geschichte durchgestanden hat. Das Leben selbst aber hat nur ein Ende und dieses ist für die meisten gesunden Menschen nicht erstrebenswert. Leben ist das, was nach dem Abspann beginnt, was vor der ersten Szene ablief, was sich nicht an Plots und Genres hält. Und dafür gibt es kaum anleitende Geschichten. Dass ein eigenes kleines Subgenre existiert, dessen Prämisse darin besteht, dass seine Erzählzeit nach dem großen Epos einsetzt, bestätigt als Ausnahme die Regel. Vom Flow, unserem sichersten Glücksspender, erzählen jedoch die wenigsten. Denn der Flow kennt keinen darstellbaren, zu lösenden Konflikt. Seine binäre Routine aus Konfliktlösung ist nicht spannend genug, da die Spannung immer wieder umgehend aufgelöst wird, sonst wäre es ja kein Fluss.